Die Teilnehmer des 5. Frühlingsvolkskunstfestivals im April besuchten am 16. April das 19. Kim Il-sung-Festival. Sie besichtigten auch die zentrale Fotoausstellung zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung.